Erster, es ist besser, arm und ehrlich zu sein. Es ist nicht gut, zu lügen und dumm zu sein. Zweiter, es ist nicht gut, wenn man nicht klug ist. Wer zu schnell handelt, macht Fehler. Dritter, ein Mensch macht durch Dummheit sein Leben kaputt. Aber er ist dann wütend auf Jahwe. Vierter, reiche Menschen haben viele Freunde. Wer arm ist, dessen Freunde gehen weg. Fünfter, wer vor Gericht lügt, wird bestraft. Wer Lügen erzählt, kann nicht entkommen. Sechster, viele Menschen wollen die Gunst von wichtigen Leuten. Wer Geschenke macht, hat viele Freunde. Siebter, alle Brüder hassen den armen Mann. Seine Freunde meiden ihn noch mehr. Achter, wer klug wird, tut Gutes für sich. Wer klug bleibt, findet Glück. Neunter, wer vor Gericht lügt, wird bestraft. Wer Lügen erzählt, wird sterben. Zehnter, ein dummer Mensch soll nicht im Luxus leben. Ein Sklave soll nicht über Fürsten herrschen. Elfter, kluge Menschen sind geduldig. Es ist gut, wenn man Fehler verzeiht. Zwölfter, der Zorn des Königs ist wie ein brüllender Löwe. Seine Freundlichkeit ist wie Tau für Pflanzen. Dreizehnter, ein dummer Sohn ist ein großes Unglück für seinen Vater. Eine streitende Frau ist wie ein tropfendes Dach. Vierzehnter, man erbt Haus und Besitz von den Eltern. Eine kluge Frau kommt von Jahwe. Fünfzehnter, wer faul ist, schläft viel. Ein fauler Mensch wird hungern. Sechzehnter, wer auf Gottes Regeln hört, lebt sicher. Wer nicht aufpasst, wird sterben. Siebzehnter, wer einem armen Menschen hilft, gibt Jahwe etwas. Jahwe wird ihm Gutes zurückgeben. Achtzehnter, erziehe deinen Sohn streng. Es gibt noch Hoffnung für ihn. Aber schlage ihn nicht so, dass er stirbt. Neunzehnter, wer schnell wütend wird, muss Strafe zahlen. Wenn du ihm helfen willst, machst du es nur schlimmer. Zwanzigster, höre auf guten Rat. Lerne aus Fehlern. Dann wirst du in Zukunft klug sein. 21. Ein Mensch hat viele Pläne im Kopf. Aber nur Jahwes Plan wird wahr. 22. Ein Mensch freut sich, wenn er Gutes tut. Ein armer Mensch ist besser als ein Lügner. 23. Wer Jahwe ehrt, hat ein gutes Leben. Er kann satt schlafen. Ihm passiert kein Unglück. 24. Ein fauler Mensch steckt die Hand in die Schüssel. Er ist zu faul, um sie zum Mund zu führen. 25. Wenn man einen Spötter bestraft, wird der Dumme klug. Wenn man einen Klugen belehrt, versteht er es besser. 26. Wer seinen Vater schlecht behandelt und seine Mutter wegschickt, ist ein schlechter Sohn. Dieser Sohn bringt Schande über die Familie. 27. Mein Sohn, höre auf Ratschläge. Aber weiche nicht von guten Lehren ab. 28. Ein schlechter Zeuge lacht über das Recht. Böse Menschen lieben das Böse. 29. Spötter werden bestraft. Dumme Menschen bekommen Schläge.